Unser ganzes Leben hören wir, zu viel Essen macht dick. Somit dürfte dieser Glaubenssatz für die meisten Menschen zu den hartnäckigsten gehören. Um Ihnen zu zeigen, dass wir unser Leben lang schon zu viel essen, ohne dick zu werden, möchte ich Ihnen noch einen Abschnitt aus dem Buch »Wir fressen uns zu Tode«, das revolutionäre Konzept einer russischen Ärztin für ein langes Leben bei optimaler Gesundheit, von Galiana Schatalowa vorstellen. Dr. Schatalowa leitet die medizinische Auswahlkommission für die russischen Kosmonauten und vertritt die These, dass wir bei artgerechter Ernährung ein Lebensalter von 150 Jahren erreichen können. Zwischen 1983 und 1990 unternahm sie zum Beweis ihrer Auffassung, dass wir viel zu viel Nahrung zu uns nehmen, Gewaltmärsche durch russische Wüstenregionen unter extrem reduzierter Wasser- und Nährstoffzufuhr. Die Teilnehmer dieser Märsche waren teilweise ehemalige chronisch Kranke mit Bluthochdruck, Herzinsuffizienz, Zwölffingerdarmgeschwür oder Krebs, und teilweise durchtrainierte Hochleistungssportler, Wissenschaftler und Journalisten. Während die Sportler sich hochkalorisch ernährten und täglich 10 Liter Wasser tranken, kamen die Patienten von Frau Dr. Schatalowa mit maximal 1 Liter Wasser und 600 Kalorien aus. Bei einem 406 Kilometer Marsch durch das wasserarme Kopet-Dag-Gebirge in Südturkmenistan fiel nach nur 134 Kilometern auch der letzte der Sportler wegen Erschöpfung aus. Derweil die Patientengruppe fröhlich und gut gelaunt noch weitere 272 Kilometer bei 50 Grad Celsius wanderte und das Ziel erreichte. Ich esse zur falschen Zeit. Auch das Thema Zeit ist schnell abgehandelt. Was wäre denn für uns Menschen die falsche Zeit? Wir sind alle als Neugeborene mit Babyspeck zur Welt gekommen. Haben wir im Mutterleib zur falschen Zeit die Nährstoffe aus dem mütterlichen Blut gezogen? Nein, das glaube ich nicht. Und Sie zum Glück jetzt auch nicht mehr. Und wenn Sie jetzt denken, ja, aber abends essen macht dick, weil man sich nachts weniger bewegt als tagsüber. Dann erinnern Sie sich bitte wieder daran, dass wir alle uns ohnehin nur einen Bruchteil von dem bewegen, was der biologische Körper eingeplant hat. Sind alle Menschen, die sich wenig bewegen oder abends essen, übergewichtig? Nein. Es gibt keine falsche Zeit zum Essen. Das beweist Ihnen auch jeder Polarforscher, der während der halbjährigen Winterdunkelheit seinen täglichen Wachschlafrhythmus nicht mehr von der Uhrzeit abhängig macht. Dieser müsste hierdurch zwangsläufig zunehmen. Gemäß traditioneller chinesischer Medizin haben die Organe ihre Hoch- und Tiefphasen. Daher soll man am Abend nicht Schwerverdauliches zu sich nehmen, da der Magen und das Verdauungssystem dann in eine Ruhepause eintreten und das Essen praktisch unverdaut im Magen vor sich hingärt. Dies ist sicherlich weder gesund noch körperlich vorteilhaft, sorgt aber jedenfalls nicht zwangsläufig für Fettaufbau. Natürlich spaltet Ihr Körper auch dann, wenn Sie eine Zeit lang plötzlich weniger Energie verbrauchen, weil Sie etwa durch eine Sportverletzung nun nicht mehr trainieren können, die Nährstoffe weiterhin derart auf, dass sehr viel Kohlenstoff frei wird, doch nach kurzer Zeit ist Ihr Stoffwechsel wieder umgestellt und Sie werden wieder zu einem Nährstoffverschwender. Waren Sie vielleicht bis vor kurzem noch schlank und dabei sportlich aktiv, haben dann die Aktivität plötzlich eingestellt und dadurch zugenommen? Wenn ja, einfach abwarten. Das reicht, um wieder schlank zu werden. Vorausgesetzt, Sie steuern nicht mit falschen Glaubenssätzen oder einem der anderen Gründe dagegen. Gehen Sie mit mir weiter?